du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Mein Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum, Albtraum. Wer weckt mich auf? Ich bin 22 Jahre alt und sehr schlecht gelaunt. Guck mich an, da wo ich herkomme, werden Sterne zu Staub. Hier lernte ich sehr schnell, dass man an Märchen nicht glaubt. Dein bester Freund verrät dich für die erstbeste Frau. Das Leben weitet täglich deine Schmerzgrenze aus. Denn wenn du sehr fest dran glaubst, tut es umso mehr weh, wenn du merkst, dass irgendwer dir deine Ernte versaut. Es war mehr als nur ein Traum, Bruder. Ich hab gedacht, dass du es ernst meinst. Ich hab dir mehr als nur vertraut, Bruder. Ich hab gemerkt, dass irgendwas in deinem Herz, die wo gesagt hat, du musst dich von mir entfernen, bevor es ausufert. Ist kein Problem, ich hab gelernt, ich kenn mich aus. Du hast Angst, dass du dich selbst verlierst, wenn du zu weit rausruderst. Ich mach die Augen zu, denn auch wenn ich die Augen aufmach, hab ich das Gefühl, dass ich aus diesem Traum nicht aufwach. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Immer wenn du deine Augen schließt. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich sehe, wenn du deine Augen schließt? Wenn du deine Augen schließt. Mein Leben ist ein Albtraum, Albtraum. Wer weckt mich auf? Ich bin 22 Jahre alt und sehr schlecht gelaunt. Leck, ich fick den Staat, viele haben mehr Cash gebraucht. Und mit den Jahren hat man immer mehr Packs verkauft. Ich bin eins mit der Straße, meine Air Max sind grau. Da weiß auf der Straße leider sehr schnell verstaubt. Immer mehr Dreck geschaut, seh die Wand kommen. Doch immer wenn's drauf ankommt, geht mein Airbag nicht auf. Was mein Auto angeht, bin ich zufrieden, wenn mein Auto angeht. Bist du zufrieden, wenn ich komm und dir ein Autogramm geb? Ich glaub, ich brauch ein Update. Ich beiße immer, wenn's grad auf und ab geht, in den sauren Apfel, um mich aufzurappeln. Ich atme aus und lasse raus, was sich so aufgestaut hat. Früher war ich gut gelaunt, wenn ich da rausgeschaut hab. Ich mach die Augen zu, denn auch wenn ich die Augen aufmach, hab ich das Gefühl, dass ich aus diesem Traum nicht aufwach. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Immer wenn du deine Augen schließt. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Wenn du deine Augen schließt. Mein Leben ist ein Albtraum, Albtraum. Wer weckt mich auf? Ich bin 22 Jahre alt und sehr schlecht gelaunt. Immer mehr Stress, ich lauf und suche nach der Lösung für die Zukunft. Warum hören die Beschwerden nicht auf? Durch die Berge fällt's mir schwer, noch in die Ferne zu schauen. Das Leben bietet mehr als diesen sehr engen Raum. Immer mehr brechen aus und hoffen jetzt auf Glück. Ich lass Zerbrochenes zurück und heb die Scherben nicht auf. Es wird Zeit, dass wir nach vorne schauen. Ich sitz alleine bis zum Morgengrauen, noch immer wach und schreibe diese Worte auf. Für jeden, der genauso denkt, für jeden, der sich keine Pause gönnt, auch wenn er schon sein Leben lang da draußen kämpft. Jeder, der die Faust nicht senkt. Lök, ich will immer noch da raus, denn ich hab meiner Mama immer noch kein Haus geschenkt. Ich mach die Augen jetzt auf, denn mit geschlossenen seh ich nicht, dass Tausende genau wie ich am Hoffen sind. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Immer wenn du deine Augen schließt. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen aufmachst? Wenn du deine Augen aufmachst. Siehst du dasselbe, was ich seh, wenn du deine Augen schließt? Wenn du deine Augen schließt. Mein Leben ist ein Albtraum. Das Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Das Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum.